dir und alle hackten auf ihr rum. Sie hieß Susanne. Sie war das Opfer der Schule. Sie war nicht dumm, aber für die Wahrheit Susanne. Aus der asozialen Familie kam sie raus und war geboren. Thank you.